Sind die Polen denn überhaupt noch da heute? Ja. Ja? Testen die heute weiter? Ja. Ja. Na dann. 9 bis 13 Uhr habe ich in meinem Kalender. Ja. Hast du denn jetzt schon rausgefunden, warum die auf die EKR nicht laufen? Doch, die laufen ja. Achso, wenn du sagst, wenn leer ist, nimm EKR oder was? Hä? Weil du gesagt hast, wenn leer ist, schickst du auf die EKR. Mhm. Also. Okay. Und das habe ich jetzt wieder rausgenommen, nachdem die alle verarbeitet waren. Ach so, wenn es richtig gefüllt ist, laufen die. Ja, ja. Hm, prima. Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Bin gespannt. Das ist fast schon ein Running Gag, wie viel sie heute wieder da durchschießt.